Hi, hi, hi, hi. Hallo, hallo, hallo. Beware, beware, beware. Hüte, hüte, hüte dich. Never be distracted. Und lass dich niemals ablenken. No, never, never, never. Niemals, niemals, niemals. So look at this. Schau. He said, beware that no one distracts you or intimidates you. Er sagt, hütet euch davor, dass niemand euch beirrt oder einschüchtert. In their attempt to lead you away from Christ's fullness. In ihrem Versuch, euch von der Fülle Christi wegzuführen. By pretending to be full of wisdom when they are filled with endless arguments of human logic. Indem sie vorgeben, voller Weisheit zu sein, während sie mit endlosen Argumenten menschlicher Logik gefüllt sind. So look at this. Schau mal. All these seemingly very clever arguments and wisdom are nothing else but human logic. All die scheinbar klugen Argumente und Weisheit sind in Wirklichkeit nichts anderes als menschliche Logik. He says, for they operate with humanistic and clouded judgments. Er sagt, denn sie arbeiten mit humanistischen und getrübten Beurteilungen, based on the mindset of this world system. Die auf der Denkweise dieses Weltsystems basieren. Do you know, earlier this year I had this kind of, it was almost like a wake-up call. Anfangs des Jahres hatte ich eine Art Weckruf. You know, when you suddenly have this thought and it just hits you and you keep thinking, oh my goodness. Weißt du, wenn du plötzlich einen Gedanken hast, der dich ergreift und du nur denkst, meine Güte. And it was like this. Es war folgendes. We are not from the system of this world. Wir sind nicht vom System dieser Welt. This world system, like the Passion calls it here, is not our home. Dieses Weltsystem, wie die Passion es nennt, ist nicht unser Zuhause. We're just passing through right here. Wir reisen hier nur durch. Yet, almost every area of life where Christians have to live their lives, they get the wisdom from the world system. Trotzdem beziehen Christen in fast jedem Lebensbereich ihre Weisheit von dem System dieser Welt. And suddenly I began to look into this. Und plötzlich fing ich an, da hineinzuschauen. How we educate our children is more influenced from this world system than from the Bible. Wie wir unsere Kinder unterrichten, ist mehr vom System der Welt beeinflusst als von der Bibel. How we handle our money is more influenced from this world system than from the Bible. Wie wir mit Geld umgehen, ist mehr vom System dieser Welt beeinflusst als von der Bibel. And in so many areas of this life, und in so vielen Bereichen unseres Lebens, we've actually allowed the world system to put the mindset on us. Haben wir tatsächlich dem Weltsystem erlaubt, uns seine Denkweise aufzuerlegen. So now many of us operate with humanistic and clouded judgments. That's what the Bible here says. Viele von uns agieren also nun mit humanistischen und getrübten Beurteilungen, wie es die Bibel hier ausdrückt. And look what he says. Und dann sagt er, and not the anointed truths of the anointed one. Und nicht auf den gesalbten Wahrheiten des Gesalbten. You see, the anointed one, Jesus Christ, is the truth. Der Gesalbte, Jesus Christus, ist die Wahrheit. So we always have to keep coming back, learning from him, how do we live our life? Deshalb müssen wir immer wieder dahin zurückkommen, von ihm zu lernen, wie wir leben sollen. So, when you have to make important decisions, don't ask yourself, well, what's the most wise thing to do? And do it according to the world's wisdom. Wenn du also eine Entscheidung treffen musst, dann überlege nicht, was wohl am klügsten wäre und entscheide nicht gemäß weltlicher Weisheit. No. Nein. Keep focusing on Jesus and see, how would Jesus act? Where is he leading you? What is he doing? Fokussiere dich weiter auf Jesus und schau, wie er handeln würde, wie er dich führt und was er tut. He's all the wisdom you will ever need. Er ist alle Weisheit, die du jemals brauchst. Look at verse 9. Sieh dir Vers 9 an. For he is the complete fullness of deity living in human form. Denn er ist die gesamte Fülle der Gottheit, die in menschlicher Gestalt lebt. You know, the complete fullness of a deity in human form is Jesus. Also, die komplette Fülle der Gottheit in Menschengestalt ist Jesus. So, think about this. Denk darüber nach. You have to keep looking at Jesus in human forms. I've told it so many times. Du musst auf Jesus in Menschengestalt schauen, das habe ich schon so oft gesagt. Show what decisions he made. Show how he loved. Show how he lived his life. Schau dir an, wie er Entscheidungen traf, wie er liebte, wie er sein Leben führte. Show what he did when he needed provision. Schau, was er tat, wenn er Versorgung brauchte. He looked to heaven and said, Father, I thank you. Er schaute zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir. And he acted and broke the bread and the fish. Und dann handelte er und zerteilte das Brot und die Fische. Look how he acted when there was a storm seemingly trying to destroy him. Schau, wie er sich verhielt, als ein Sturm ihr Boot zu zerstören schien. He said, peace be still. Er sagte, Frieden, Sturm, beruhige dich. And stop. Und der Sturm legte sich. Look how he acted when people tried to promote him and make him king. Schau, wie er sich verhielt, als sie ihn erheben und zum König machen wollten. He just walked away because he didn't want self-promotion nor people promotion. Er ging weg, denn er wollte sich weder selbst erhöhen noch von Menschen emporgehoben werden. He knew once he went to the cross, the Father would promote him. Er wusste, wenn er ans Kreuz geht, würde der Vater ihn erhöhen. Everything you ever need to know about God, you will find it in Jesus in living human form. Alles, was du über Gott wissen musst, findest du in Jesus, in lebender, menschlicher Gestalt. So you have to always go back to how did Jesus live his life? Du musst also immer wieder drauf schauen, wie Jesus sein Leben führte. That's where you find all the fullness of God. That's where you will find everything you will ever need. Dort findest du die ganze Fülle Gottes und somit alles, was du brauchst. You know, Christianity is simple, simple, simple, simple. Stop making it complicated, please. Das Christsein ist einfach, einfach, einfach. Hör auf, es kompliziert zu machen. Once you understand the fullness of God is seen in Jesus, if I make him a model, my life is just fine. Sobald du verstehst, dass die Fülle Gottes in Jesus sichtbar ist und wenn du ihn zu deinem Vorbild machst, dann wird dein Leben herrlich sein. Let go of self and grab hold of Jesus. Lass dein Selbst, dein Ich los und ergreife Jesus. Don't let go of self and you have no open hands to grab hold of Jesus. Wenn du dein Ich nicht loslässt, hast du keine Hände frei, um Jesus zu ergreifen. So now you have to be stuck with human wisdom. Dann hängst du in menschlicher Weisheit fest. You've got to be stuck doing things like the system of this world does it. Du steckst darin fest, die Dinge zu machen, wie sie das System der Welt tut. We don't want that kind of a life. Solch ein Leben wollen wir nicht. Jesus is enough. Jesus ist genug. We don't need humanistic wisdom to tell us how to live our lives. Wir brauchen keine humanistische Weisheit, die uns sagt, wie wir leben sollen. Thanks, tomorrow we will continue. Morgen werden wir weitermachen. I love the book of Colossians. Ich liebe deinen Kolosserbrief. See you tomorrow. Bis morgen.